Ja, ich weiß schon, was ihr jetzt denkt. Ihr denkt jetzt, oh Mann, jetzt schon wieder so ein depressiver Beat. Wieder was Düsteres, was Deepes. Was hat er denn jetzt schon wieder zu erzählen? Was hat er schon wieder zu erzählen von seinem Leid? Naja, ich sitze hier gerade im verdunkelten Raum. Vor mir das Mikro und mein Text. Und ich denk mir, ich muss euch mal was erzählen. Die Wahrheit ist einfach, ich komm nicht klar. Tausend eingebrannte Gedanken sind einfach da. Kein Plan, warum sie in mir landen, ich bin ein Wrack. Jeden Tag steig ich glücklich aus dem Bett aus und wach nachts wieder traurig in meinem Bett auf. Chatte mit paar Kumpels und erzähle von dem Leid, bis mir einer was von irgendwelchen Pillen schreibt. Ist ja tight, und ich denk mir erstmal nichts dabei. Wenn es helfen sollte, bin ich von dieser Trauer befreit. Wir treffen nun zu zweit, 15 Tabletten gegen 25 Euro. Doch ob diese mich jetzt retten, ich muss sie erstmal verstecken. Noch geht's mir gut, doch es bleibt nicht ums Verrecken. Mich spült die Trauerflut, hab genug von der krampfhaften Art, mich zu belügen. Der Schein kann auch mal trügen und dann steh ich da wie Typen, die sich nur einreden, dass sie dieses Leben prägen und leiden an den Schäden, aber teilen sie aus mit Schlägen. Doch so bin ich nicht drauf, ich versink in Depressionen. Der Frust, der sich aufstaut, explodiert aus Emotionen. Konzentration, denn der Kopf brodelt schon. Und es kam die Neugier, ob Hoffnung sich lohnt. Bin ein Gottloser und an deiner Decke hängt ein Gottposter. Während du bei Gott moserst, ram ich mit dem Flop oder irgendetwas Scharfes in mein Herz. Kein Scherz, mit diesem Vers hab ich mich schon ausgemerzt.